Die Zentrale der Treuhandanstalt. Berlin Mitte. Otto-Grotewohl-Straße, früher Wilhelm-Ecke-Leipziger-Straße. Ganz in der Nähe des Potsdamer Platzes. 7 Etagen. 3.800 Beschäftigte. Hier befand sich Görings Reichsluftfahrtministerium und zu DDR-Zeiten das Haus der Ministerien, in dem 12 Industrieministerien nach Plan wirtschafteten. Die Treuhandanstalt ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts und sie ist zugleich die größte Industrie- und Staatsholding der Welt. Der ehemalige Präsident der Treuhandanstalt, Detlef Karsten Rohwedder. Wenn man gemeinhin sagt, dass die Treuhandanstalt nun also das größte Vermögenskonglomerat der Welt ist, wenn man das mal vergleicht, die Treuhandanstalt, dann können sie also General Motors und Exxon und Siemens und Mercedes und alle diese Firmen übereinander türmen und haben dann immer noch nicht die Größe der Treuhandanstalt. Die Treuhandanstalt wurde von der Bundesregierung gegründet, um das gesamte volkseigene Vermögen der DDR zu verwalten. Das heißt, zu privatisieren, zu sanieren oder zu liquidieren. Dazu ging erst einmal dieses DDR-Volkseigentum in den Besitz der Treuhandanstalt über. So besaß sie bei ihrer Gründung 1990 die gesamte DDR-Volkswirtschaft, ausgenommen Reichsbahn und Post. In Ziffern: Die Treuhandanstalt besaß 8.000 volkseigene Betriebe und Kombinate mit 45.000 Produktionsstätten und 6 Millionen Beschäftigten. Sie besaß dazu 25.000 bis 30.000 Liegenschaften, einschließlich landwirtschaftlicher Nutzflächen und Wald. Das waren 40% des Grund und Bodens der DDR. Der Gesamtwert dieses Konzernbesitzes nach Schätzung der Modrow-Regierung etwa 500 Milliarden Mark. Diese Treuhandanstalt hat eine Macht, die ist nicht mehr kontrollierbar. Wenn das jemand sich einbildet, ich sage, der spinnt ganz einfach. Hans-Christian Kölmer, Bürgermeister von Siegelbach. Hier kann man ganz einfach eine Wirtschaft in eine bestimmte Richtung lenken. Und sie wird nicht in eine sehr gute Richtung gelenkt. Und Sie erleben das ja auch überall. Wenn ich Betriebe sehe, die mit Absicht auf Null gefahren werden, mit Absicht. Dieser Konzern weiß nicht, wie viele Hunderte von Milliarden D-Mark Vermögen er besitzt. Und er weiß auch nicht, wie viele Hunderte von Milliarden D-Mark Schulden er hat. Schätzungen sind Willkür. Zur Zentrale in Berlin gehören 15 Niederlassungen in den 9 Bundesländern, je eine in den damaligen 15 DDR-Bezirksstädten, von Rostock bis Chemnitz, von Magdeburg bis Cottbus. Dazu Niederlassungen in Paris, London, New York und Tokio. Die Treuhandanstalt verkauft also das Volkseigentum der DDR. Sie verkauft das Volksvermögen der DDR-Bürger, das diese erwirtschaftet haben. Privatisieren heißt das. Dafür vergibt die Treuhandanstalt an Unternehmen Kredite. Oder sie lehnt Kreditvergaben ab. Sie gewährt Bürgschaften für Darlehen. Oder sie verweigert solche Bürgschaften. Sie bezuschusst Zinszahlungen für Kredite, übernimmt Altschulden, veranlasst Stundungen von Altschulden. Oder sie verweigert diese Leistungen. Gemeinsam mit ihren 19 Niederlassungen im In- und Ausland verkauft sie Fabriken und ganze Industriekomplexe. Und ist doch kein Industriemakler. Sie vergibt Kredite. Und ist doch keine Bank. Sie entscheidet über Massenentlassungen und Neueinstellungen. Und ist doch keine Personalzentrale. Sie verpachtet Hotelketten und Ländereien für Landwirtschaft. Und ist doch kein Leasingzentrum. Sie handelt wie ein Wirtschafts- und Finanzministerium. Und darf dennoch keine Wirtschafts- und Finanzpolitik betreiben. Sie schafft durch ihre Entscheidungen Wirtschaftsstrukturen. Und soll sich dennoch von Strukturpolitik fernhalten. Die Treuhandanstalt soll die zentralistische Machtfülle der SED auflösen. Und bildet durch ihr Monopol der Privatisierung eine neue zentralistische Machtstruktur. Sie soll den Aufschwung Ost bewirken. Und ist durch ihre Komplexität selbst oft ein Investitionshemmnis. Die Treuhandanstalt ist keine selbstständige Einrichtung. Sie ist eine Einrichtung der Bundesregierung. Die Oberaufsicht über die Treuhandanstalt hat der Bundesminister der Finanzen, Theo Weigel. Die Treuhandanstalt handelt im Auftrag der Bundesregierung. Die Entscheidungen der Treuhand sind die Entscheidungen der Bundesregierung. Die Wirtschaftspolitik, die die Treuhand betreibt, ist die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Die Schulden der Treuhandanstalt sind die Schulden der Bundesregierung, konkret die Schulden der Bundesbürger. Nach dem Fall der Mauer im November 1989 bis zu den ersten freien Wahlen der DDR-Volkskammer im März 1990 tagte der zentrale runde Tisch. Er war das Forum von Bürgerbewegungen, Gruppierungen, Parteien der Opposition und der Übergangsregierung Modrow. Am zentralen runden Tisch im Schloss Niederschönhausen in Berlin-Pankow sollte nach dem Sturz der SED-Herrschaft eine neue, von Grund auf demokratische Staats- und Regierungsform geschaffen werden. Das Volkseigentum der DDR-Bürger sollte endlich in die Hände des Volkes zurückgegeben werden, das dieses Vermögen schließlich selbst erwirtschaftet hat. Zu diesem Zwecke plante man eine treuhänderische Verwaltung des Volkseigentums. Den Vorschlag für diese treuhänderische Verwaltung brachte im Februar 1990 der Vertreter der Bürgerbewegung Demokratie Jetzt und Minister der Regierung Modrow, Wolfgang Ullmann, ein. Unsere Planung sah vor, dass dieses Vermögen zu privatisieren sei, aber nun nicht nur durch Verkauf in Privathand, etwa an Unternehmer, sondern Privatisierung auch so, dass zunächst einmal jedem Bürger und jeder Bürgerin, einschließlich der Kinder, ein bestimmter Anteil an diesem Volksvermögen beurkundet wird. Wir haben von Anteilsschein gesprochen. Es sollte jedem Bürger sein Anteil am Volksvermögen garantiert werden. Die damaligen Schätzungen, die wir durch Finanzfachleute haben anstellen lassen, beliefen sich auf Summen zwischen 120.000 und 25.000 Westmark pro DDR-Bürger und Bürgerin. Stellen Sie sich vor, wie anders alles gelaufen wäre, wenn die DDR-Bürger hier alle mit ihrem 25.000 Mark Vermögen dagestanden hätten. Man stelle sich nur einmal vor, wenn an die Gesamtbevölkerung der DDR Pfandbriefe etwa dieses Wertes ausgeteilt worden wären, wie anders die Finanzlage der Bundesrepublik Deutschland heute aussähe. Während der runde Tisch über diese Rückgabe des Volkseigentums an das Volk in Form von Anteilscheinen diskutierte, trafen sich im Berliner Grand Hotel und später auf der Leipziger Frühjahrsmesse die Vertreter von Daimler-Benz, Siemens, Bertelsmann, Deutscher Bank, VW, BASF, FEBA etc. und handelten mit den volkseigenen Betrieben ihre Kaufverträge aus. Am 1. März 1990 wurde dann tatsächlich die Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volksvermögens gegründet. Ihr erster Präsident, Peter Moret. Doch schon unter der Regierung Modrow war im ersten Treuhandgesetz von einer anteilsmäßigen Rückgabe des Volkseigentums nicht mehr die Rede. Und erst recht nicht nach der Wahl am 18. März 1990 mit dem eindeutigen Sieg der konservativen Allianz für Deutschland. Die CDU mit de Maizière als neuem Ministerpräsidenten löste die Modrow-Regierung ab. Am 17. Juni 1990 verabschiedete die DDR-Volkskammer unter de Maizière in aller Eile ein neues Treuhandgesetz. Es ist bis heute die Handlungsanweisung der Treuhandanstalt der Bundesregierung. Das Gesetz schreibt vor: Die unternehmerische Tätigkeit des Staates so rasch und so weit wie möglich zurückzuführen und die Wettbewerbsfähigkeit möglichst vieler Unternehmer herauszustellen. Paragraph 1 Absatz 1 formuliert deutlich das Programm. Zitat: Das volkseigene Vermögen ist zu privatisieren. Das heißt, an Privatunternehmer zu verkaufen. Damit waren die Gleise für die Währungs- und Wirtschaftsunion gelegt, die am 1. Juli 1990 in Kraft trat. Nun war die D-Mark die Währung der DDR. Das Big Business konnte beginnen. Beispiel die HO-Läden. Ich bin im Prinzip im Juli davor im Urlaub gewesen, bin zurückgekommen aus dem Urlaub und habe meine Kündigung im Briefkasten gehabt. Ohne eine Vorankündigung. Man hatte zwar gesagt, dass passieren könnte, dass einige Leute gekündigt werden, aber im Prinzip habe ich das mir, ich dachte, ich bin es vielleicht nicht, wahr? Gerda Zonschke aus Ludwigsfelde bei Berlin, ehemalige HO-Verkäuferin, verheiratet, zwei Kinder. Arbeitslos seit Oktober 1990. Gekündigt wurde ich daraufhin auf der Strukturveränderung, weil die Marktwirtschaft gewesen ist und man könnte uns halt nicht mehr gebrauchen. Man müsste Arbeitskräfte abbauen und es war ja dann so, dass alle Kollegen im Prinzip damals dann nacheinander gekündigt worden sind. Wir vom HO sind alle raus. Ja, also von denen ich weiß, Sind die meisten noch zu Hause? Zum Volkseigentum gehörte auch die Handelsorganisation HO. Neben Lebensmittelgeschäften betrieb die HO Gaststätten und Hotels. Hier soll es nur um die 29.000 Lebensmittelläden gehen. Als sich die zur Treuhand gehörende Gesellschaft zur Privatisierung des Handels daran machte, die 29.000 HO-Läden zu privatisieren, waren davon nur noch 17.000 vorhanden. 12.000 Läden waren verschwunden. Das heißt, 40% der Läden waren abhanden gekommen, wie es hieß. Wo sind sie geblieben? Über 4.000 HO-Läden hatten bereits Tengelmann, Rewe, Spar und Edeka aufgekauft, bevor die Treuhand darüber verfügte. Nach Absprachen hatten die westdeutschen Handelsketten das DDR-Territorium untereinander flächendeckend aufgeteilt. Frage: Warum hat sich die Treuhand erst zu spät um die HO-Läden gekümmert? Vielleicht gar, um den westdeutschen Interessenten den ungestörten Vortritt zu gewähren? Doch auch als die Treuhand die Verkäufe verwaltete, änderte sich nicht viel. Auch den Rest von 12.000 HO-Läden bekamen jene 4 Handelsketten zugesprochen, die schon zuvor aufgekauft hatten. Spar und Edeka. Tengelmann mit Kaisers Kaffee, Kaisers Drugstore plus Obi-Markt und Pizza Hut. Und Rewe mit seinen Euro- und Pennymärkten. Gerda Zonschke aus Ludwigsfelde. Nach der Kündigung habe ich, wie gesagt, erstmal Arbeitslosengeld bekommen und habe mich auch beworben. Hier in Ludwigsfelde haben sie, wie gesagt, einen Penny eröffnet. Hier im Penny bin ich nicht rangekommen. Da wurde mir damals daraufhin gesagt, weil sie, wie gesagt, ungelernte Verkäuferinnen gesucht, also ungelernte Leute gesucht haben. Weil sie halt die Verkäuferin hätten mehr bezahlen müssen. So wurde es mir damals gesagt. Ich wurde als Verkäuferin nicht angenommen. Ich weiß von mehreren Kollegen noch, die auch alle gelernte Verkäuferin gewesen sind, die auch alle eine Absage bekommen haben. Weil ich, wie gesagt, auch muss dazu sagen, dass ich eigentlich Verkäuferin sehr gerne gemacht habe. Und das war eigentlich eine Sache, die wirklich mir Spaß gemacht hat. Ich möchte gerne wieder arbeiten, ja. Weil, wie gesagt, ich immer schon gearbeitet habe. Ich habe zwar auch Kinder und Haushalt, aber trotzdem zu Hause sein möchte ich nicht. Also zu Hause kam ich mir eben so abgestellt vor. Die Konstruktion der Treuhandanstalt. Der Vorstand der Treuhandanstalt besteht aus den 8 Vorstandsmitgliedern. Hero Brahms, Klaus-Peter Wild, Günter Rexroth, Wolf Klintz, Hans Krämer, Klaus Schucht, Horst Föhr und Heinrich Horneff. 6 dieser Vorstandsmitglieder leiten je einen Unternehmensbereich, wie etwa Elektrotechnik oder Textilindustrie. Horst Föhr leitet die Abteilung Personal und Heinrich Horneff die Abteilung Finanzen. Bei einer Nahaufnahme der Vorstandsmitglieder stellen wir zum Beispiel fest, Hans Krämer, zuständig unter anderem für Eisen- und Stahlerzeugung, war bis 1991 auch Vorstandsvorsitzender, also Chef der STEAG AG in Essen. Die STEAG ist eines der wichtigsten Unternehmen in der Kernindustrie. Von der Urananreicherung über den Bau von Nuklearanlagen bis zur Lagerung von Kernbrennstoffen. Auch in Brasilien und in Südafrika betreibt die STEAG ihre Atomgeschäfte. Geschätzte Jahrestantiemen allein für den Vorstandsvorsitz bei der STEAG über 1 Million Mark. Daneben war Hans Krämer Aufsichtsratsmitglied bei Krupp Handel, Bergbau Westfalen und bei Contigas, die Erdgasversorgung von Thüringen übernahm. Oder Klaus Schucht, zuständig unter anderem für Energiewirtschaft, Kali- und Erzbergbau. Er war Vorstandsvorsitzender der Ruhrkohle Westfalen und der Bergbau Westfalen, wo sein Kollege Hans Krämer im Aufsichtsrat saß. Klaus Schucht war ein persönlicher Freund von Detlef Carsten Rohwedder, der ihn zur Treuhand holte. Stellvertretender Präsident der Treuhandanstalt ist Hero Brahms, zuständig unter anderem für Schwermaschinenbau. Hero Brahms war bis 1991 Vorstandsmitglied der Höschstahl AG Dortmund, Jahresgehalt ca. 1 Million Mark. Und er war engster Vertrauter und persönlicher Referent des ehemaligen Treuhandpräsidenten Rohwedder, als dieser noch als Vorstandsvorsitzender die Höschstahl sanierte. Und an der Spitze steht natürlich die Präsidentin Birgit Breuel. Was bei einer Aktiengesellschaft der Aufsichtsrat, ist bei der Treuhand der Verwaltungsrat. Die Funktion des Verwaltungsrates formuliert das Treuhandgesetz. Der Verwaltungsrat hat die Geschäftstätigkeit des Vorstandes zu überwachen und zu unterstützen. Die 24 Verwaltungsratsmitglieder kontrollieren und unterstützen also die Entscheidungen des Vorstandes. Die Verwaltungsratsmitglieder sind Vertreter der 5 neuen Bundesländer, der Gewerkschaften, der Bundesministerien für Wirtschaft und Finanzen und vor allem, es sind westdeutsche Wirtschaftsführer, die in ihren Vorstands- und Aufsichtsratsgremien Seite an Seite mit den Vorstandsmitgliedern der Treuhand sitzen und diese kontrollieren sollen. Eine grundsätzliche Ablehnung eines Treuhandvorstandsbeschlusses kann also durch diesen Verwaltungsrat nicht erfolgen. Drei Beispiele, wie auch der Treuhandverwaltungsrat mit der westdeutschen Industrie verflochten ist. Der Vorsitzende des Treuhandverwaltungsrates ist Jens Odewald. Jens Odewald ist auch Vorstandsvorsitzender, also Chef der Kaufhof AG in Köln. Und die Kaufhof AG wurde pünktlich zur Währungsunion unter anderem auch der Besitzer des großen Zentrum-Warenhauses am Berliner Alexanderplatz. Jens Odewald ist auch Aufsichtsratsmitglied der Hapag-Lloyd, der wiederum 10% der Kaufhof AG gehören. Und er war Aufsichtsratsmitglied bei Philips, die dafür sorgte, dass das Ostberliner Glühlampenwerk Narva als Konkurrent verschwand. Andererseits besitzt die Großmarktkette Metro über 50% von Odewalds Kaufhof. Als Verwaltungsratsvorsitzender der Treuhand hat er dafür gesorgt, dass die Metro in den neuen Bundesländern günstig Fuß gefasst hat und ihren Marktanteil dort weiter ausdehnt. Manfred Lennings ist als Verwaltungsratsmitglied der Treuhand auch ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrates von Hochtief und Preussack. Und er ist noch Aufsichtsratsmitglied unter anderem von Bayer, Deutsche Shell, Standard Electric Lorenz, SEL und Aufsichtsratsvorsitzender unter anderem von Krupp. Krupp kaufte das Eisenhüttenkombinat Ost, kurz ECO, und das Kaltwalzwerk Oranienburg. Hochtief kaufte die Rohrleitungs- und Erdbau Berlin und den Talsperrenbaubetrieb Weimar. Die Preussack kaufte die Stahlbau Porenbeton und noch so manches andere. Beispiel Treuhandverwaltungsratsmitglied Klaus Pilz. Pilz ist Aufsichtsratsmitglied der Continental und zusammen mit Jens Odewald der Hapag-Lloyd. Klaus Pilz ist auch Vorstandsvorsitzender, also Chef der FEBA, der Vereinigten Elektrizitäts- und Bergwerks AG Düsseldorf. Seine Jahrestantieme allein davon ca. 2 Millionen D-Mark. Die FEBA ist der größte Energiekonzern der Bundesrepublik. Ihr gehören über 700 Firmen. Die FEBA besitzt darunter auch die 100%ige Tochter Preußen Elektra. Hier ist Klaus Pilz Vorsitzender des Aufsichtsrates. Bis vor kurzem war auch Birgit Breuel bei der Preußen Elektra Mitglied des Aufsichtsrates. Die Preußen Elektra ist das zweitgrößte Energieversorgungsunternehmen der Bundesrepublik und hat sich einen großen Teil der Stromversorgung der 5 neuen Bundesländer angeeignet. So gehören ihr nun zum Beispiel die Energiewerke Frankfurt-Oder, Magdeburg, Neubrandenburg, Potsdam und Rostock. Der FEBA gehören auch 37% der Ruhrkohle AG Essen und hier ist Klaus Pilz ebenfalls Vorsitzender des Aufsichtsrates. Die Ruhrkohle besitzt in den neuen Bundesländern unter anderem mit 100% die Testra-Baugesellschaft Magdeburg, die Thewe-Bau Cottbus und die Ruhrkohlehandel Leipzig und Erfurt. Der Ruhrkohle gehören auch 72% des Atomkonzerns STEAG, dessen Vorstandsvorsitzender das Treuhandvorstandsmitglied Hans Krämer bis 1991 war. Und natürlich gehören auch Teile oder Tochterunternehmen der STEAG wiederum der FEBA von Klaus Pilz. Die Treuhandanstalt ist da äußerst penibel. Wir achten aufs Genaueste darauf, dass es keine Interessenkonflikte gibt, dass wir eine blütensaure Weste haben. Und wir versuchen auch in diesen vielen 100 großen Aktiengesellschaften und Gesellschaften, die uns in irgendeiner Weise gehören und die wir kontrollieren, wir achten da darauf, dass da keine Interessenvermengung stattfindet. Ganz ausschließen kann man das natürlich nicht. Man redet ja immer, verspricht von den alten Seilschaften. Es gibt auch neue Seilschaften. Eben. Und zwar jene neuen Seilschaften, die aus den Treuhandmanagern, einschließlich Präsident oder Präsidentin und den westdeutschen Wirtschaftsmanagern bestehen. Oft sogar in Personalunion. Und dann gibt es eine Form von neuer Seilschaft, wie sie sich beim Verkauf des Geräte- und Reglerwerkes Teltow gezeigt hat. Treuhand-Vorstandsmitglied Wolf Klintz und sein Direktor Harald Lang kennen schon aus früheren Zeiten den Frankfurter Unternehmer Klaus Wisser und seinen Firmenkomplex Clavis. Immobilien, Textilfabriken, Großwäschereien. Die Geschäftsfreunde haben schon so manches Geschäft miteinander getätigt. Nun war Klaus Wisser 1991 am Kauf des Geräte- und Reglerwerkes Teltow interessiert und bekam es auch von der Treuhand. für den symbolischen Kaufpreis von einer deutschen Mark. Der reale Wert des Werkes, einschließlich Gelände am südlichen Stadtrand von Berlin, beträgt 130 Millionen Mark. Dazu übernahm die Treuhandanstalt noch die Altschulden des Werkes in Höhe von 214 Millionen Mark. Klaus Wisser wird schon wissen, zu welchem Millionenpreis er sein für eine Mark geschenktes Werk und Gelände verkaufen kann. Ein kleiner Blick auf die Gehaltslisten. Ein Abteilungsleiter der Treuhandanstalt verdient bis zu 24.000 D-Mark monatlich. Zusätzlich wird ihm natürlich ein Dienstwagen der Luxusklasse zur Verfügung gestellt. Die Direktoren verdienen schon ein bisschen mehr, nämlich monatlich ca. 30.000 D-Mark. Die Bezüge der Vorstandsmitglieder liegen bei monatlich 50.000 D-Mark, das heißt im Jahr über eine halbe Million. Dazu kommen noch die Tantiemen für ihre sonstigen Vorstands- und Aufsichtsratsposten. Für einen Vorstandssitz in der westdeutschen Wirtschaft wird im Jahr über eine halbe Million bezahlt. Und Präsidentin Birgit Breuel darf jeden Monat etwa 70.000 Mark auf ihrem Konto verbuchen. Das ist im Jahr noch nicht einmal eine Million. Dafür erhält sie jedoch zusätzlich Bezüge aus ihren früheren westdeutschen Aktivitäten, zum Beispiel als niedersächsische Wirtschafts- und Finanzministerin. Und weil das nicht genug ist, beschloss die Treuhandanstalt, die Gehälter für ihre 273 Führungskräfte um bis zu 25% zu erhöhen. Dies war auch dem Bundesrechnungshof zu viel. Er rügte die treuen Hände wegen ihrer ungerechtfertigten Selbstbedienung. Detlef Rohwedder? Im Moment sind wir in der Tat in der Phase, wo Sozialismus aus den Betrieben, aus der Wirtschaft ausgeschwitzt werden muss. Und da muss man durch. Und je schneller man in diese Krise wie in einer Krankheit hineingeht, umso schneller kommt man auch wieder raus. Alles spricht dafür, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Porträt Detlef Carsten Rohwedder. Detlef Carsten Rohwedder, geboren 1932 in Gotha, Thüringen, war nach seinem Eintritt in die SPD von 1969 bis 1978 Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium unter den Wirtschaftsministern Karl Schiller, Helmut Schmidt, Hans Friederichs und Otto Graf Lambsdorff. 1979 wechselte er zum schwer angeschlagenen Stahlkonzern Hoesch AG nach Dortmund, um ihn als Vorstandsvorsitzender zu sanieren. Für ein Jahressalär von 1,3 Millionen D-Mark sanierte Rohwedder Hoesch, indem er die Hälfte der Beschäftigten entließ. Das Manager-Magazin kürte ihn zum Manager des Jahres 1983 und zum Manager des Jahres 1990. Er wurde ausgezeichnet mit dem großen Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Rohwedder war unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender beim Werftenkonzern Bremer Vulkan und bei Ohrenstein und Koppel. Er war Aufsichtsratsmitglied bei der Ruhrkohle und bei Ruhrgas, bei Bertelsmann, beim Kernforschungszentrum Jülich, bei IBM Deutschland, Rhenus Stinnes, den Rheinisch-Westfälischen Kalkwerken, beim Bayernwerk und bei der FEBA. Und er gehörte auch dem Beirat der Deutschen Bank an. Nach dem Weggang des Chefs der Deutschen Bundesbahn, Rainer Gohlke, als Treuhandpräsident, wurde Detlef Rohwedder im August 1990 als neuer Treuhandpräsident berufen. Am 1. April 1991 wurde Detlef Rohwedder in seinem Privathaus in Düsseldorf-Oberkassel von unbekannten Tätern erschossen. Zwar erschien nach diesem Mord ein Bekennerschreiben der RAF, doch da es sich auch um ein gefälschtes Schreiben handeln kann, stehen die Täter noch nicht fest. Von ihnen fehlt bis heute jede Spur. Beispiel: das Glühlampenwerk Narva, Berlin. Bis Kriegsende gehörte die Narva zu Osram. Zu DDR-Zeiten war das Glühlampenwerk Narva ein großes Unternehmen. In seinen 13 Betrieben arbeiteten 15.000 Beschäftigte, darunter im Berliner Hauptwerk 5.000. Die Allgebrauchsglühlampe kostete 25 Pfennige. Die Energiesparlampen produzierte man mit Lizenzen von Philips. Seit 1930 arbeiten Philips und Osram in einem Kartell zusammen, auch wenn sie nach außen als bittere Konkurrenten auftreten. Durch die Währungs- und Wirtschaftsunion ab 1. Juli 1990 waren die Regale mehr oder weniger erzwungen nur noch mit Osram-Glühlampen gefüllt. Narva konnte nur noch ein Fünftel des bisherigen Absatzes verkaufen. Mit dem Betrieb ging es immer mehr bergab. Die Treuhandanstalt, inzwischen Besitzerin von Narva, zahlte von der dringend benötigten Liquiditätshilfe nur 40% aus. Die Treuhand ließ die Narva austrocknen. Osram deckte mit seiner eigenen Produktion den neuen DDR-Markt bereits zu 50% ab. Der Narva-Umsatz sank weiter, die Verschuldung stieg. Von den ursprünglich 5.000 Berliner Beschäftigten waren nur noch etwas über 1.000 übrig geblieben. Der zuvor gesunde Betrieb wurde von der Treuhandanstalt mit Note 6 eingestuft, nicht sanierungsfähig. Damit hatten Osram und Philips erreicht, was sie wollten, nämlich den günstigen Glühlampenanbieter Narva als Konkurrent auszuschalten. Eines der Aufsichtsratsmitglieder bei Philips war der Verwaltungsratsvorsitzende der Treuhand, Jens Odewald. Osram und Philips beliefern 3/4 des deutschen und 2/3 des europäischen Lampenmarktes. Ein Konkurrent, und sei er auch so klein wie Narva, ist da unerwünscht. Als der für seine unseriösen Geschäfte bekannte Berliner Immobilienhändler und Bauunternehmer Klingbeil sich für das Narva-Grundstück interessierte, erhielt er von der Treuhand den Zuschlag. Ein Grundstück von 93.000 Quadratmeter mitten in der Stadt. Erst nach heftigen Protesten der noch produzierenden Narva-Belegschaft zog die Treuhand die Zusage zurück und entschädigte Klingbeil mit der vorteilhaften Überlassung von 28 Interhotels. Dann wollte die japanische Phoenix Electric einen Kaufvertrag unterschreiben und dort weiter Glühlampen herstellen. Wenige Stunden vor der Vertragsunterzeichnung jetteten Philips und Osram-Manager nach Tokio und rieten unter Drohungen den Japanern vom Narva-Kauf ab. Phoenix Electric zog darauf sein Angebot zurück. Nun hat im März 1992 der Münchner Immobilienhändler Erhard Hertel das Narva-Grundstück gekauft. Er will darauf Gewerbestätten und Dienstleistungsbetriebe errichten, Fensterherstellung, Autowaschanlagen etc. Die Narva gibt es damit nicht mehr. Der Verkauf an den Immobilienhändler Hertel hat der Treuhandanstalt einen Verlust von 23 Millionen Mark gebracht. Über diese verlustreiche Abwicklung eines intakten Betriebes sagte das zuständige Vorstandsmitglied Wolf Klintz in einer Pressekonferenz im März 1992, wir haben bei allen diesen offenen und, wie ich meine, durchaus konstruktiven Gesprächen natürlich immer wieder auch klargestellt, dass schlussendlich uns keiner die Verantwortung für die Entscheidung abnehmen kann und dass wir als Eigentümer vor allem eine Verpflichtung haben, den Aber und Spüren, vor allem eine Verpflichtung spüren den Arbeitnehmern des Unternehmens gegenüber, aber dass wir aber darüber hinaus natürlich auch eine Verpflichtung haben, dem Steuerzahler gegenüber, denn schlussendlich haben wir als Eigentümer der Narva ja auch Rechenschaft abzulegen für die finanziellen Auswirkungen unserer Privatisierungsbemühungen. Birgit Breuel über die Ziele der Treuhandanstalt. Schnell privatisieren. Weil wir der Auffassung sind, dass Privatisieren die beste Form von Sanieren ist. Weil das heißt, ein neuer Eigentümer, der mit Investitionen und eigenem Konzept kommt und das dem Unternehmen eine Zukunft versucht zu geben und es ja auch tut. Porträt Birgit Breuel. Birgit Breuel wurde 1937 in Hamburg geboren, als Tochter des Privatbankiers Alwin Münchmeier, der viele Jahre den Vorsitz des Deutschen Industrie- und Handelstages und des Bankenverbandes innehatte. Birgit Breuel trat 1966 in die CDU ein, war von 1978 bis 1986 niedersächsische Wirtschaftsministerin und anschließend von 1986 bis 1990 Finanzministerin im Kabinett Ernst Albrecht. Die Regierung Albrecht wurde vor allem wegen ihrer Skandale in der Wirtschafts- und Finanzpolitik abgewählt. Schon als Ministerin setzte sich Birgit Breuel für strenge marktwirtschaftliche Prinzipien und für eine radikale Privatisierung ein. So schlug sie vor, die Hochschulen sollten sich durch Studiengebühren und Projektmittel selbst finanzieren. Birgit Breuel ist Aufsichtsratsmitglied der IBM Deutschland und sie war bis zu ihrem Eintritt in die Treuhand Aufsichtsratsmitglied bei Volkswagen, bei der Salzgitter AG, die am Bau sämtlicher bundesdeutscher Atomkraftwerke beteiligt ist, und beim Stromkonzern Preußen Elektra, der alle norddeutschen Kernkraftwerke betreibt. Als Ministerin und Aufsichtsratsmitglied der Preußen Elektra untersagte sie den Stadtwerken Hannover den Bau eines eigenen kraft-wärme-gekoppelten Elektrizitätswerkes, damit die Preußen Elektra ihren Atomstrom aus dem Kernkraftwerk Grohnde in Hannover absetzen kann. Birgit Breuel wurde mit der Medaille für Verdienste um das selbstständige Unternehmertum und mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Anfang Oktober 1990 wurde Birgit Breuel als Vorstandsmitglied der Treuhandanstalt berufen. Ihr Aufgabenbereich: die 15 Niederlassungen der Treuhand in den neuen Bundesländern. Ihre erste Amtshandlung bestand darin, die von der Regierung Modrow eingesetzten Niederlassungsdirektoren zu entlassen und durch westdeutsche Manager zu ersetzen. Nach der Ermordung des Treuhandpräsidenten Rohwedder wurde Birgit Breuel am 13. April 1991 zur neuen Präsidentin berufen. Das Wirtschaftsmagazin Forbes von Burda kürte im März 1992 Birgit Breuel zur Managerin des Jahres, als Vorbild für tatkräftiges Management. Der Jury gehörte unter anderem Industrie- und Handelskammerpräsident Frank Niethammer an. Er ist zugleich Mitglied des Verwaltungsrates der Treuhandanstalt. Birgit Breuel über die Ziele der Treuhandanstalt. Das zweite Motto heißt entschlossen sanieren. Da, wo Zukunft möglich ist, soll Sanierung durchgeführt werden, um auch hier den Menschen mehr Mut und Hoffnung zu machen. Und das dritte Motto heißt behutsam stilllegen. Da, wo Zukunftschancen nicht sind, muss eben auch diese Entscheidung getroffen werden, allerdings behutsam in Abstimmung, um auch hier menschlich verträgliche Lösungen zu erreichen. Beispiel: der Stromvertrag. Bei Rostock wird ein gigantisches Steinkohlekraftwerk gebaut. Es soll Rostock mit 500 Megawatt Strom und 300 Megawatt Fernwärme versorgen. Und dies, obwohl Rostock bereits mit Fernwärme versorgt ist und auch sonst Stromüberschuss vorhanden ist. Kein Bedarf also für ein neues Kraftwerk. Es würde zudem in die nahegelegenen Ostseebäder jährlich 3.400 Tonnen Schadstoffe pusten. Gebaut wird dieses unnötige Kraftwerk von einem Gemeinschaftsunternehmen der drei westdeutschen Stromkonzerne Bayernwerk, Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk RWE und Preußen Elektra. Im Aufsichtsrat des Bayernwerkes hat der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Dieter von Würzen einen Sitz. Er ist zugleich auch Verwaltungsratsmitglied der Treuhandanstalt. Und den Vorsitz des Aufsichtsrates der Preußen Elektra führt, wie bereits erwähnt, das Treuhandverwaltungsratsmitglied Klaus Pilz. Rostock ist nur ein Beispiel von vielen. Es zeigt, wie die drei westdeutschen Energieversorgungsmonopole das ostdeutsche Territorium besetzten. Und das kam so. Die DDR hatte ihrerzeit die Kommunen enteignet und als Volkseigentum erklärt. Und da die Treuhandanstalt dieses Volkseigentum privatisieren soll, nahm sie auch die kommunalen Kraftwerke und Versorgungsnetze in ihre vorläufige Obhut, um sie privaten Energieversorgern zu übertragen. Nun hatte die im März 1990 demokratisch gewählte Volkskammer ein Kommunalvermögensgesetz verabschiedet. Das legte fest, dass alle kommunalen Strom-, Gas- und Fernwärmenetze sowie die Kraftwerke den Städten zu übertragen sind. Den neuen CDU-Ministerpräsident de Maizière scherte das nicht. Im August 1990 schloss er mit den drei großen westdeutschen Stromkonzernen, darunter auch der Preußen Elektra, Stromverträge ab und übergab ihnen damit den Energiemarkt Ostdeutschlands. Bekräftigt wurden diese verfassungswidrigen Stromverträge durch den Einigungsvertrag, der Ende August 1990 in Kraft trat. Mit der Vereinigung galt aber nun auch für die neuen Bundesländer das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und da steht unter Artikel 28 Absatz 2: Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben das Recht der Selbstverwaltung. Also das Recht zu entscheiden, ob sie ihre Energieversorgung selbst in die Hand nehmen und eigene Stadtwerke besitzen und betreiben. Die Stromverträge, die die Regierung de Maizière gemeinsam mit der Treuhandanstalt mit Bayernwerk, RWE und Preußen Elektra abschloss, sind also verfassungswidrig. De Maizière und Treuhandanstalt übergaben den drei westdeutschen Energiemonopolen entgegen dem Grundgesetz fremden Besitz. Inzwischen haben 163 ostdeutsche Kommunen gegen diese Verträge beim Karlsruher Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde eingereicht. Dort soll darüber im Herbst 1992 entschieden werden. Diese Interessensverquickung, dadurch, dass Leute in der Treuhand und gleichzeitig in Energieversorgungsbetrieben sind, in den jeweiligen Aufsichtsräten, ist natürlich eine Interessensverquickung. Allerdings eine Interessensverquickung, die politisch so gewollt ist. Das heißt, die Bundesregierung, die ja letztendlich die Verantwortung für alles das hat, was sie Treuhand macht und was sie ist, will das auch so und hat, sagen wir, diese Verknüpfung auch bewusst so gestaltet. Raimund Helms, Fraktionsmitglied vom Bündnis 90 Grüne AL Berlin. Für die Bundesregierung war anscheinend klar, dass die großen Energieversorgungsbetriebe der alten Bundesrepublik mehr oder weniger sich den Markt der alten DDR aufteilen. Und von daher war sie auch so konsequent, die entsprechenden Leute bei der Treuhand unterzubringen. So, es gibt auch andere Beispiele. Es gibt zum Beispiel Beispiele, Kaliwerke gibt es ja auch in der DDR oder gab es eine ganze Reihe, die auch in Konkurrenz sich befunden hätten mit der alten Bundesrepublik, wenn sie fortexistiert hätten. Da sind eine ganze Reihe Leute in die Treuhand reingegangen von den Westbetrieben. Die Westbetriebe haben zum Teil die alten Kaliwerke der DDR aufgekauft, um sie dann anschließend stillzulegen und sich damit eine mögliche Konkurrenz vom Halse zu schaffen. Beispiel der kommunale Besitz. Im März 1992 ging ein Foto durch die Presse. Große Warnschilder am Ortseingang und Ausgang von drei thüringischen Gemeinden bei Arnstadt südlich von Erfurt. In Schrifttypen, wie man sie für militärische Sperrschilder verwendet, stand zu lesen: Warnung. Mitarbeiter der Treuhandanstalt betreten das Gebiet der Gemeinden Siegelbach, Dossdorf und Espenfeld auf eigene Gefahr. Kölmer Bürgermeister. Die Treuhand hatte, wie auch bei zahllosen anderen Kommunen, den gesamten kommunalen Besitz von Siegelbach, Dosdorf und Espenfeld unter ihre Verwaltung gestellt. Das heißt, die Kommunen enteignet. Der Bürgermeister dieser drei Gemeinden war es leid, in Sachen seines eigenen Kommunalbesitzes für jede anstehende Entscheidung die Treuhand um Genehmigung fragen zu müssen, ohne natürlich Antworten zu erhalten. Bürgermeister Hans-Christian Kölmer: Jede Gemeinde hat auch in den alten Bundesländern eigenes Vermögen. Das heißt, sie hat eigene Ländereien, die dann zusammengefasst werden bei irgendwelchen Bodenreformen und diese mit zur Verfügung stellen kann zur Ansiedlung von Gewerbe. Da würden ja auch unsere landwirtschaftlich nützlichen Flächen dazugehören. Und all dieses Vermögen, es ist ja ein Vermögen dieser Gemeinde, wird uns durch die Treuhand vorenthalten. Das wären ungefähr 400 oder 500 Hektar Waldfläche, über die wir, wo wir zwar Eigentümer sind, ich setze das immer so voraus, aber die Verfügungsgewalt hat im Augenblick die Treuhand. Dann haben wir Feldfläche. Und wir haben die Wege, wir haben die Plätze. Tja, und normalerweise gehört auch in die Kommune sämtlichen Anlagen zur Wassergewinnung und Abwasserbeseitigung. Das ist also das gesamte Eigentum einer Kommune. Außerdem hier Rathaus, Kindergärten, Schulen, alles was dazugehört. Und alles ist noch in irgendwelchen Verwaltungen. Ne? Auch Arnstadt, auch größere Städte haben noch nicht all ihr Eigentum zurück. Bürgermeister Kölmer darf laut Treuhandanweisung nichts selbst entscheiden. Der Bau einer neuen Kanalisation, eines neuen dringend notwendigen Klärwerkes, die Verpachtung von Feldern, die Pflege des Waldes, für all dies müsste er sich eigentlich erst in einer komplizierten Prozedur die Erlaubnis der Treuhandanstalt holen. Er tut es nicht. Er entscheidet selbst, in Abstimmung mit den Bewohnern der Gemeinden und den anderen Bürgermeisterkollegen. Denn die Zeit drängt. Es muss etwas geschehen auf dem Lande. Das ist die Selbstverwaltung der Kommunen. Das ist unsere ureigenste Aufgabe. Und wir können das nicht so hinnehmen. Wir haben über unser Eigentum selbst zu verfügen. Das sind im Prinzip auch die Grundstücke, wo diese Pumpanlagen drauf sind, Pumpstationen, Wasseraufbereitungsanlagen, Quellfassungen, die Wohnhäuser, da gehören Ferienanlagen dazu, da gehören Verwaltungsgebäude, wirklich Großanlagen. Man hat ja Werkstätten, Bauhöfe, all diese Geschichte, die muss ja normalerweise in die Regie der Kommunen, ne? Weil die ja die Aufgabe laut Kommunalgesetz übertragen bekommen haben. Das war auch mit Willen gemacht. Man hat einfach das an uns vorbei entwickeln wollen. Das ist meiner Meinung nach Diebstahl in Potenz. So geht das nicht. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Unverschämtheit und dergleichen. Und so bauen Bürgermeister Kölmer und seine Kollegen nun ohne offizielle Zustimmung der Treuhandanstalt die dringend notwendige Kanalisation und Abwässeraufbereitungsanlage. Und sollten die Treuhandmanager der Niederlassung Erfurt dies verhindern wollen, siehe Warnschild. Mitarbeiter der Treuhandanstalt betreten das Gebiet auf eigene Gefahr. In der Empfangshalle hängen über den breiten Ledersesseln für die Besucher große Schrifttafeln an der Wand. Darauf steht geschrieben: Birgit Breuel. Zu treuen Händen sind uns die Unternehmen und das Vermögen nur anvertraut, damit wir schnell neue, unternehmerisch aktive Eigentümer finden, die an unsere Stelle treten. Wir fördern bei der Privatisierung und Sanierung von Unternehmen besonders die Bildung kleiner und mittlerer Unternehmen. Wir setzen uns für eine Vielfalt unternehmerischer Aktivitäten ein. Die unternehmerischen Aktivitäten sehen so aus, dass die Produktion in Ostdeutschland weiter sinkt, während sie in Westdeutschland weiter steigt. Die westdeutschen Firmen und Konzerne registrieren zunehmend wachsende Gewinne. Birgit Breuel am 11. November 1991 in einem Spiegel-Interview: Wer jetzt dabei ist, hat die größten Chancen in der Zukunft. Auch in Ostdeutschland steigt eine Zahl, die der Arbeitslosen. Und eine andere Zahl steigt unaufhaltsam, die Schulden der Treuhand. Die Treuhandanstalt wird bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1994 der Bundesregierung, konkret der deutschen Bevölkerung, Schulden von insgesamt ca. 250 Milliarden Mark hinterlassen. Das ist die Zahl 25 mit 10 Nullen. Das sind Schulden von 60% des Bundeshaushaltes 1992. Dieser Betrag muss von der Bevölkerung auf irgendeine Weise bezahlt werden. Die ehemaligen DDR-Bürger sind nach dieser zweiten Enteignung durch die Treuhandanstalt doppelt angeschmiert. Zuerst nahm ihnen die Treuhand ihr erwirtschaftetes Volkseigentum weg und nun müssen sie die von der Treuhandanstalt hinterlassenen Schulden mitbezahlen. Und noch eine andere Tatsache ist unübersehbar. Aus der Sanierung der ostdeutschen Wirtschaft wurde vor allem eine Sanierung der westdeutschen Industrie. An der Hausfront der Treuhandanstalt an der Leipziger Straße ist ein großes Wandbild aus Keramikfliesen eingelassen. Es stammt aus dem Jahre 1953, der Aufbau des Sozialismus. Bauern säen und ernten, Bauarbeiter bauen ein Haus, Stahlarbeiter gießen Stahl. Fröhliche Kinder, lachende Männer, glückliche Frauen. Eine Gruppe marschiert und trägt vor sich ein Transparent mit der Aufschrift Sozialismus. Und vor diesem Wandbild mit diesen fahnenschwingenden Menschen steht ein Wegweiserschild mit einem Pfeil. Treuhandanstalt, Besuchereingang. Der Marsch in den Sozialismus endete in der Treuhandanstalt.